Schritt D, D2. A. So, bitte. Danke. Wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um meinen Sohn. Er ist sehr schlecht in Englisch. Ich möchte gern, dass er Nachhilfe bekommt. Da haben wir verschiedene Kurse. Wie alt ist Ihr Sohn denn? 13. Dann schauen Sie mal, hier. Das sind unsere Kursunterlagen. Sie können sich gern einen aussuchen. B. Was kann ich für Sie tun? Ich habe in 2 Monaten meinen Deutschtest, wegen meiner Einbürgerung. Und ich habe gehört, dass Sie Kurse zur Vorbereitung anbieten, oder? Ja, das ist richtig. Solche Kurse bieten wir an. C. Ich interessiere mich für Computerkurse. Und möchten Sie ein bestimmtes Programm lernen? Nein, ich habe schon in den letzten Semestern einige Kurse belegt und wissen Sie, ich brauche den Computer nicht so häufig. Nur für zu Hause, ein bisschen im Internet surfen und E-Mails schreiben und sowas. Aha. Aber ich kenne mich schon ein bisschen aus, möchte also keinen Kurs besuchen, in dem nur Anfänger sitzen. Mhm. Da hätten wir zum Beispiel diesen Kurs hier. Der könnte Sie interessieren. D. Nehmen Sie doch bitte Platz. Womit kann ich Ihnen helfen? Ich spreche überhaupt kein Französisch und ich möchte aber mit meiner Familie in den nächsten Ferien nach Südfrankreich fahren. Ich suche einen Kurs, in dem ich schnell lerne, ein bisschen zu reden. Also, dass ich einkaufen gehen kann und dass ich ein bisschen was verstehe. Mhm. Können Sie mir was empfehlen? Ich denke, wir haben das perfekte Angebot für Sie. Hier, diesen Kurs kann ich Ihnen sehr empfehlen. E. Tja, und nun bin ich schon seit einiger Zeit arbeitslos. Und ich habe gehört, dass Sie auch Kurse anbieten, in denen man einen Beruf lernen kann. Ja, das stimmt. Wir bieten dieses Semester allerdings nur einen Kurs im Bereich der sozialen Berufsqualifizierung an. Dieser Kurs ist natürlich Vollzeit, also montags bis freitags, und dauert 6 Monate. Sie müssten allerdings ein persönliches Beratungsgespräch mit der zuständigen Leiterin führen. Ich schreibe Ihnen den Namen und die Telefonnummer der Leiterin auf. Dann können Sie sich direkt mit ihr in Verbindung setzen.